schöne Stadtbild mit deinen bunten Fällen. Das sind sie, die Bands, du hast sie sollen weg. Sie sind schlecht für das Geschäft, für den Konsumenten Blick. Sie stören euer Weltbild, euren Gürtel. Da haben sie ihn hingestellt in gläsernen Ballast. Dann bist du gern willkommen, wenn du willst, dass du hast. Ein Einkaufsparadies für den dummen Massen. Drein Geduld, kein Schubs, halten das Geld in euren Kassen. Wir bleiben hier, das ist unsere Zeit, Grüße ans Revier. Wir leben jetzt, wir bleiben hier, wir bleiben hier, wir bleiben hier. Wir bleiben hier. Wir bleiben hier. Ihr bezahlt die Macht in euch Gesetze, wie das Alkoholverbot für öffentliche Plätze. Wir werden nicht weichen, lassen uns hier nicht vertreiben. Wir blasen den Palast und schweißen deine Scheiben. Wir leben jetzt, wir bleiben hier. Das ist unsere Zeit, Grüße ans Revier. Wir leben jetzt, wir bleiben hier. Wir bleiben hier, wir bleiben hier. Wir bleiben hier! Wir bleiben hier! Du hast schöne Stadtbild, dein bunten Fleck. Sitzen sie die Punks, what's on deck? Sie sind echt für das Geschäft, für den Konsumenten Blick. Sie schwören euer